Seligkeit ist eine von den Gottesgaben, dass sie bei unserer Zeit so wenig Menschen haben. Das macht sie bitten Gott nicht drum. Denn von Natur geht unsers Herzens Dichten mit lauter Bösem um. Soll's seinen Weg auf etwas Gutes richten, so muss es Gott durch seinen Geist regieren und auf die Bahn der Tugend führen. Verlangst du Gott zum Freunde, so mache dir den Nächsten nicht zum Feinde durch Falschheit, Trug und List. Ein Christ soll sich der Taubenart bestreben und ohne falsche Tücke leben. Mach aus dir selbst ein solches Bild, wie du den Nächsten haben willst, wie du den Nächsten, wie du den Nächsten. Mach aus dir selbst ein solches Bild.